Hey yo, I see you out there. I see you smiling. No time for wilding. A little chitter chatter here for Master Well, you know what I'm saying? The laid back, innovative kind of Shinola, you know what I'm saying? Laid back, drum and bass, in your face. Some new shit. But it's gonna be legit. That's funky. Some laid back, you know what? Check it. I got the drum and the bass and the funk in your face. Big Bud on the cut, Master Well, and I'm leasing this track. As a matter of fact, I'm laying back on the keyboard, rocking the mic. I excite and entice while you be rolling the dice. Battle me? I think it's lunacy. You better watch a cartoon. Maybe blow a balloon as you pop, drop. Gonna have to stop you from spitting that simple rhyme. Don't eat swine, but I will stomp you into oblivion. Like the Dravidian Indians into extinction. You'll be your own persona. I'm Master Well on the microphone. So call me well done off the top of the dome. I'm rocking this track. Very laid back. New kind of drum and bass shit. But becoming legitimate. Oh yeah. Relax your mind, be right on time, and Master Well is gonna kind of put you in the mood for some. Roll me back, take it back, take it back. Musik von Sleepy Jackson, The Morning Bandits, The Dylan Group, DJ Crush und abschließend hier Big Bud. Willkommen auch an dieser Stelle noch einmal zu dieser Sendung, der letzten Ausgabe übrigens vor den Sommerferien. In den nächsten Wochen nämlich rückt der 1Live-Konzert-Sommer an diese Stelle. Ferien, Sommer, Konzerte, wunderbar. Daher auch mein heutiges Bemühen, hier nur und ausnahmslos Begriffe ins Spiel zu bringen, die durch und durch positiv besetzt sind. Aale, Schlangen, Sommersonne, Sand und Strand. Zum Beispiel. Wer wollte da protestieren? Im Sand herumliegen etwa. Einfach so wie ein angeschwemmter Ast, ein Kanister. Ein ehemaliger Mast, längst zerbrochen und voller Algen. Man könnte glauben, es seien Galgen. Träume, Fantasien. Schöner noch ist es, im Sand nicht einfach nur herumzuliegen, sondern sich darin zu ahlen, wie ein Aal. Zugegeben, nicht alle mögen dieses Tier, ich persönlich schätze es. Dem Aal verdanke ich das frühe Ende meiner Karriere als Hobbyangler. Irgendwann in meinen Teenagerjahren, eins der Tiere war mir an den Haken gegangen. Und es friedlich davon wieder zu befreien, erwies sich als Ding der Unmöglichkeit. Ständig glitt der Fisch mir aus der Hand, zudem hatte er in seiner Gier den Haken so weit geschluckt, dass er nun unergründlich tief irgendwo im Bereich des Rachens festsaß. Ich nahm das Tier kurzerhand mit nach Haus. Selbst das war nicht ganz leicht. Unterwegs nämlich kroch der Gute aus einer Tasche, in die ich ihn gezwängt hatte, und schlängelte sich wie eine leibhaftige Schlange durch den Linienbus. Eine Frau schrie gellend auf, mir war das ziemlich peinlich. Der Aal ist tatsächlich ein verdammt guter Wanderer. Wandern, wandern im Urlaub, wie ein Aal. Für Teenager ist allein die Vorstellung daran oft schon der blanke Horror. Ich selber nehme das Wort auch nur ungern in den Mund, obwohl ich eigentlich recht gern wandere. Aber wenn mich jemand fragt, sage ich, ich gehe zu Fuß. Das klingt so beiläufiger, nicht so ambitioniert. Würde ich sagen, dass ich wandere, entstände schnell der Eindruck, ich hätte Wochen vorher schon begonnen, entsprechende Wanderkarten zu studieren, Quartiere geplant und so weiter. Das mag ich nicht. Dieser ganze Planungswahnsinn. Lieber spontan und mit völlig falschem Schuhwerk. Am nachhaltigsten wirken die Blasen direkt unterhalb der Ferse. Wahlweise gehe ich dann den weiteren Weg wie eine Balletttänzerin auf Zehenspitzen. Oder aber ich verlasse die angestammten Wege und schlängele mich auf allen Vieren auf der Suche nach einer Abkürzung durchs Gehölz eines Waldes. Wie eine Schlange. Die übrigens kommt vom Aussehen her einem Aal so nahe wie niemand sonst. Und nimmt bekanntermaßen eine außergewöhnliche Stellung innerhalb der Schöpfungsgeschichte ein. Völlig zu Recht meiner Ansicht nach. Und das auch gleich zu Beginn, als noch paradiesische Zustände herrschen. Paradies also. Urlaubsparadies, Bettenparadies, Ferienparadies. Ich verbringe meine Ferien notfalls auch unmittelbar neben einem Chemiewerk. Ich mag es, wenn gelbe Dämpfe hochsteigen und das Sonnenlicht trüben. Man kann das wirklich mögen. Man muss es nur üben. Ferien, seien wir ehrlich, besser wohl doch eine Insel als Wandern und Chemie. Eine Insel, möglichst ohne die berüchtigten 10 Platten, die sie dir ständig noch mit in die Tasche legen wollen. Diese 10 Platten für die Insel. Ich kenne niemanden, der Platten unter exakt diesem Vorbehalt verstaut. Nämlich, sie auf einer Insel hören zu wollen. 10 Platten für die Reise ins Innere der Erde, nach Marrakesch oder sonst wohin. Das macht Sinn, eher. Das macht eher Sinn. Reisen. Reisen ist wunderbar. In Erinnerung etwa kommt mir eine, schreckliche Reise mit dem Auto. Sie währte etwa 9 Stunden. Der Fahrer und seine Begleiterin saßen vorne und fütterten die Anlage im Abstand etwa 1 Stunde, jeweils mit immer anderen Audiokassetten, die mit einem durchweg gruseligen Mix bestückt waren. Zu hören war beispielsweise Johnny Cash in seinen, so zumindest will es meine Erinnerung, finstersten Momenten, dann eine klassische Klavierpartitur, dann Sonic Youth, gefolgt von Techno und dann wieder, sagen wir, bulgarische Folkmusik. Ich starrte aus dem Wagenfenster hinaus auf die vorbeifliegenden Felder und wünschte mir, ich sei eine Kornnatter, die sich im hohen Gras irgendeiner Wiese ahlt und nichts weiter hört als den Wind, wie er leise durch die Halme fährt. Discreet, you be a secret. northwest. Our bodies are a winged bird. The way will be lit by the bridges we burn. And come tornado, carry me away from the craft. Ruffle my hair, bear my body aloft. As the cutlass came down on a Saturday night, knocked an unplanted field, left my daughter in Worth, pulled away into service for a clerical life. Knocked an unplanted field, left my daughter in Worth. Oh, ooh. I was a sad boy. Content I'd be improving and crazy. You reach from the outside in, but I have a plan. It's a trick with a trick of a billion. Oh, and as the cutlass came down on a Saturday night, but the unplanted field left my daughter and wife called away into service for a clerical life. Come on. Ferien, Schlangen, Aale. Musik von Donna Regina, Owen Pellet mit einem Song im Max Tundra Remix. Dann TJ Kong und Nuno dos Santos zusammen mit der britischen Sängerin Nicolette. Abschließend gerade gehört Gudrun Gut und Antje Greie-Fuchs, beide aus Berlin mit ihrem Projekt Greie-Gut-Fraktion. Und einem Song, den einige von euch möglicherweise im Original von Palais Schaumburg bereits kennen. Wir bauen eine Stadt. Gibst du mir Steine, gebe ich dir Sand. Gibst du mir Wasser, rühre ich den Kalk. Wir bauen eine neue Stadt. Ich mag die Wolken und das Meer, den himmelblauen Himmel und den Teer. Wenn er noch dampft, kurz nachdem eine Walze ihn geglättet hat und er matt schimmernd liegt in einem Schlagloch mitten in der Stadt am frühen Morgen. Ich schlendere schon einmal runter ans Wasser, dann gehe ich ins Café. Morgen schon offen. Einen Kaffee bitte. Sagen Sie, das ist ausgesprochen hübsche Musik, die da bei Ihnen läuft. Könnten Sie mir sagen, von wem sie ist? Der Kellner blickt mich ein wenig entgeistert an. Da müssen Sie meine Kollegin fragen, sagt er. Die aber hat einen Zahnärztermin heute Morgen und kommt erst gegen 3. Ich nicke. Wann immer ich mich wo auch immer nach einer Musik erkundige, ich erfahre es nie. Es ist aussichtsloser, in einer Bar eine verlässliche Auskunft zu einer aktuell laufenden Musik zu bekommen, als sich schriftlich bei irgendeinem Radiosender danach zu erkundigen, welche Musik am 13. Juli 1984 um 16.30 Uhr gelaufen ist. Trotzdem, ich frage immer wieder. Unterm Bauzaun nebenan hängen große Plakate mit tiefen Blautönen und, gut erkennbar, einer großen Zahl Tanzender. Der örtliche Club bewirbt seine Nächte. Die DJs tragen all diese exotischen Namen und monströse Sonnenbrillen. Zumindest diejenigen, die mit auf dem Plakat gelandet sind. DJ Neptune, DJ Stony G, DJ Craze One. Alles große Namen. Dabei glaube ich inzwischen, dass die meisten auf Bierkästen stehen. So wie Crush, den wir bereits hörten, der brillante Japaner. Keine Ahnung, woran es liegt, aber die meisten mir bekannten DJs erreichen bestenfalls eine Länge, die etwa der von einem Aal und einer Schlange entspricht, wenn man beide hintereinander legen würde. Das entspricht am Ende dann in etwa der Größe des Kellermensch-Gitarristen, der vermutlich kleinste Musiker, den ich je sah. Imponierend übrigens, wie die ganze Band. Nach dem Konzert der Band geriet ich in die örtliche Hafengegend. Malerisch schaukelten die Schiffe auf dem Wasser des Meeres. Aber ich glaube, das habe ich so oder so ähnlich bereits erzählt. Deshalb keine Wiederholung. Bloß keine Wiederholung. Dafür sind die Ferien da. In den Ferien wähle ich jeden Abend dieselbe Nummer der Speisekarte. Ich nehme denselben Drink wie am Abend zuvor. Ich erkundige mich nach einer Musik, die bereits gestern lief. Hallo, können Sie mir sagen, und ich zeige auf den Mond. Da will ich auch noch mal hin, sage ich. Sprich mit deinem Sender darüber, wirst du dann sagen. Wenn überhaupt, kann nur der dich dorthin schießen auf den Mond. Und dann, wer will mich denn da oben? Zurück zum Sender, werden die da sagen. Und überhaupt, lass uns das hier und jetzt nicht diskutieren. Jetzt sind Ferien. Gute Nacht. Return the sender. Return the sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. I write, I'm sorry, but my letter keeps coming. So then I dropped it in the mailbox and sent a special D. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender, address unknown. number. No such soul. Love me, please. Live. Infos. 1 Uhr, Tripolis. Die Gaddafi-Stiftung hat Meldungen dementiert, wonach das Schiff mit Hilfsgütern für den Gazastreifen beigedreht hat. Der Frachter habe seinen Kurs nicht geändert und nähere sich weiter dem Palästinensergebiet.